Mann und sein Mikrofon. Er ist alleine, ihm ist langweilig, er redet Schwachsinn. Just now, the crazy stuff. Folge 3, immer mit der Ruhe. So, heute mal ein ganz besonderer Blogcast, hier von direkt von der B10 auf dem Weg zur Arbeit. Ich sitze hier gerade in meinem Auto und also darum möchte ich, falls die Qualität heute eventuell mal nicht so gut ist, ein bisschen, dass ihr das ein bisschen entschuldigt. Aber ich muss schon sagen, manche Leute sind schon hier echt hart unterwegs, also Sonntagsfahrer ist schon auch fast zu gut ausgedrückt für die. Also man kann sich richtig aufregen. Aber zum Glück habe ich jetzt einen Ort gefunden, wo man prima meditieren kann, weil da geht so ruhig und langsam zu. Ja, und das ist der Ort ist nämlich das Zollamt in Ulm. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Zollamt wart. Also meine Mutter hat ja eine Firma und hat was exportiert in die Schweiz. Muss man so ein nettes Formular ausfüllen und natürlich fühlt es meine Mutter so aus, wie die Spedition es immer bisher für sie ausgefüllt hat. Und ich nehme es mit nach Ulm. Ja, ich gehe ins Hauptzollamt rein, leg das Formular vor. Dann erst einmal, ja, da fehlen noch ein paar Felder, die noch ausgefüllt werden müssen. Und der nette Herr, der vorher erst mal 5 Minuten an seinem Schreibtisch saß und mich angeschaut hat, bis er aufstand und an den Schalter kam, hat mir dann die Felder angestrichen und sagt, jetzt fehlt noch alles, dann kann ich wieder kommen. Ja, dann bin ich wieder raus, hab das Ganze ausgefüllt. Ja, dann kam ich wieder zu dem Herr rein, dann er, ja, ob ich die Ware dabei habe. Also es ist eine ganze LKW-Ladung, was da raus musste. Dann ich, nee, ja, dann kommt jemand vorbei und muss das vor Ort begutachten. Okay, also nochmal raus, zu Hause angerufen, Bescheid gegeben. Wieder rein, der gute Herr, bei dem ich sonst immer war, war in der Mittagspause. Okay, dann der nächste nette Herr, der sogar ziemlich schnell kam, also da musste man gar nicht mal so lange drauf warten. Hat dann gesagt, schönes Formular, leider sind nicht alle Felder ausgefüllt. Dann habe ich gesagt, ja, Ihr Kollege hat ja alles angestrichen, was noch gefehlt hat, wurde ja jetzt alles ausgefüllt noch. Da fehlen noch andere Sachen. Okay, dann fülle ich mit dem netten Herrn alles aus. Ja, und dann das ganze Formular war eine DIN A4 Seite mit 2 Durchschlägen. Und natürlich wird es abgestempelt, aber nicht mit 1, 2 oder 3 Stempel oder wie auch immer, sondern mit 11 Stempel wurde das ganze Formular abgestempelt und die 11 Stempel waren nur für eine Seite, also für einen Durchschlag. Das heißt, eine Originalseite mit 2 Durchschlägen waren insgesamt 33 Stempel. Ja, also nachdem der gute Herr bei mir dann fertig war, hat sich auch schon eine Riesenschlange hinter mir gebildet. Und da am Schalter nebenan noch 4 andere Personen saßen, die sich nett unterhalten haben, hat doch jemand von der Schlange die Frechheit gehabt, die zu fragen, ob da nicht jemand auch noch den Export bearbeiten kann oder noch einen Schalter aufzumachen. Die Antwort war leider, nee, wir sind leider hier nur alle für Import zuständig. Export ist nur der Herr dort drüben. Ja, okay, jetzt habe ich das Ganze mal ausgefüllt. Mal hoffen, dass es so klappt, weil mittlerweile haben wir herausgefunden, die Herren haben auch noch falsche Auskunft gegeben. Und zwar hätten sie jetzt, weil der Wert unter bestimmten, weil der Betrag praktisch der ausgeführten Waren unter bestimmten Wert war, hätten die einfach alle 3 Formulare wieder zurückgeben müssen, die dann am Zoll abgegeben werden im Grenzübergang. Aber nein, die Herren haben natürlich 2 von den Formularen einbehalten und die Vorführung der Waren, die muss eigentlich auch nur stattfinden, wenn es unter einem bestimmten Wert ist. Ja, ich sag nur, liebe Beamten, ich hätte auch euren Job ergreifen sollen, dann hätte ich es manchmal echt ruhiger. Ja, und ich muss echt sagen, heute Morgen hier, wir haben hier gerade Mittwochmorgen, echt schönes Wetter, nachdem es heute Nacht wie verrückt geregnet hat. Man hat ja gedacht, die Welt geht unter, die neue Sintflut kommt. Aber jetzt strahlend blauer Himmel und bei so einem Wetter muss ich wieder arbeiten gehen, aber macht auch Spaß die Arbeit. Von daher, tschüss und euch auch noch einen schönen Tag. So, Feierabend immer.